Deutschlandfunk, Büchermarkt. Und zu Beginn mit einem durchaus umstrittenen Historiker, dessen 200. Geburtstag begangen wird, am 25. Mai, also in 4 Tagen. Wir kommen zu Jakob Burckhardt, dem die Zeitschrift für Ideengeschichte eine komplette Ausgabe gewidmet hat. Richard Schrötter hat sie für den Büchermarkt gelesen. Nicht Karl Marx, dem berühmten Verfasser des Kommunistischen Manifests, dessen 200. Geburtstag gerade offiziell rechtschaffen gefeiert wurde, nein, dem Kunst- und Kulturhistoriker Jakob Burckhardt, dem Autor der weltgeschichtlichen Betrachtung, auch er Jubilar und vor 200 Jahren im Mai geboren, widmet die Zeitschrift für Ideengeschichte ihre letzte Nummer, die, das können wir uns hier nicht verkneifen, kurz anzumerken, in ihrer schmückenden Unterzeile als Standorte außer Marbach, Weimar, Wolfenbüttel, Grunewald, neuerdings, man staune, auch Preußen angibt. Was hätte wohl der Prophet aus Basel, der bisweilen auch ein maliziöser Spötter sein konnte und der seine Studienzeit im angeblich öden preußischen Berlin zubrachte, zu dieser redaktionellen Feinjustierung gesagt? Doch das nur am Rande. Jakob Burckhardt war eine eigenwillige Persönlichkeit, nur schwer einzuordnen und vielleicht gerade deswegen so anregend. Er war unglaublich bewandert in der europäischen Kulturgeschichte, doch lehnte er jegliches Spezialistentum als einseitig ab und nahm einen gewissen Dilettantismus gerne in Kauf. Welcher sich ein Vergnügen aus dem macht, woraus sich andere löblicherweise eine Qual machen. Der junge Burckhardt wäre wohl gerne Dichter geworden, doch beließ er es bei poetischen Versuchen und studierte auf Wunsch des Vaters erst Theologie, dann wechselte er zur Historie und zur Philosophie über und endete schließlich als respektabler Professor der Geschichte an der Universität Basel. Generationen von aufgeschreckten Bürgern und verunsicherten Intellektuellen verehrten den pessimistischen Warner, der an der Bildung Alteuropas hing und die Massen fürchtete, als Leitbild deutschsprachiger Historiografie, erklären die Editoren dieser Nummer der Zeitschrift für Ideengeschichte. Doch seit 1968 war es damit vorbei. Vielen Lesern waren nun seine zivilisationskritischen, bildungsaristokratischen, eurozentrischen und fortschrittsskeptischen Äußerungen suspekt. Die Wissenschaft hat Burckhardt inzwischen ganz zu entzaubern versucht. Seinen historischen Realismus hat man als Satire gelesen. Den einen ist er Vorläufer von Militarismus und Rassismus, den anderen Antisemit und Antihumanist. Rezeptionsgeschichtlich ging es mit Burckhardt in den letzten 100 Jahren auf und ab, wie Stefan Rebenich in seinem Beitrag detailliert beschreibt. Schon am Tag seines Begräbnisses distanzierte sich die Fachwelt von ihm und erklärte ihn als wissenschaftlich überholt. Nach 1918, das intellektuelle Klima hatte sich inzwischen massiv geändert, wurden seine Werke, besonders die weltgeschichtlichen Betrachtungen, begierigst aufgenommen. Auch im Dritten Reich vereinnahmte man ihn. Leichtfertig hingeworfene judenfeindliche Aussagen und seine unbefangene Verwendung des Begriffs der Rasse machten ihn unter Nationalsozialisten durchaus populär. Allein im Dritten Reich galt Burckhardt manchen als Gegner des neuen Staates und seiner Ideologie. Seine Art der Kulturgeschichtsschreibung und ihre inhärente ästhetische Dekadenz sollten überwunden werden. Burckhardt galt als Inbegriff einer apolitischen Geschichtsschreibung. Woran sich auch der Kronjurist des Dritten Reichs, der Staatsrechtler Karl Schmidt, offenkundig stieß. Auch das gehört, wie Rebenich darlegt, zur Rezeptionsgeschichte dieses angepassten Unangepassten. Anders als Burckhardt erwarb sich Schmidt nach dem Zweiten Weltkrieg mit seiner Theorie des Partisanen in gewissen linken Kreisen unter den 68ern Ansehen und Respekt. Apropos 1968 zur Erinnerung. Das war auch ein Burckhardt-Jubiläumsjahr. In Paris brennen rund um die Sorbonne die Barrikaden. Die Bereitschaftspolizei greift hart durch. Hunderte von Verletzten sind zu beklagen. Studenten und Arbeiter finden im Kampf gegen die bestehende Ordnung zusammen. In Basel hingegen feiern die städtischen Honoratioren den 150. Geburtstag Jakob Burckhardts. Die Gedenkrede hält sein bedeutender Biograf Werner Kägi. Er beruhigt die bürgerliche Festgesellschaft mit einer Sentenz aus Burckhardts Vorlesung, klaren Kopf zu bewahren und den Mut zu den jeweils nötigen Entscheidungen zu finden. Tatsächlich war der Individualist und konservative Skeptiker Burckhardt kein Weltveränderer, kein Mann probater Rezepte zur Rettung von Gegenwart und Gesellschaft. Aber er lässt sich auch nicht so einfach verorten, wie immer wieder geschehen. Ein gutes Beispiel ist Burckhardts Verhältnis zum Islam. In einschlägigen Webseiten in Deutschland und Amerika, so Martin A. Rühl in seinem Heftartikel, werde Burckhardt immer wieder als Gegner, ja, als Feind des Islams angeführt. Die Einschätzung übersehen wichtige, so Rühl? Zum Teil unveröffentlichte Äußerungen und vereinfachen ein kompliziertes, facettenreiches Bild. Differenzierte Kommentare zum Islam finden sich nicht nur in den Vorlesungen über die Geschichte des Mittelalters, sondern auch in den sogenannten weltgeschichtlichen Betrachtungen der Kultur der Renaissance und in dem Vortrag über die Reisen der Araber. Die gängigen rassistischen Typologien des Orientalismus, barbarisch, irrational, fanatisch und so weiter, treten in diesen Schriften kaum in Erscheinung. Im Gegenteil, Burckhardt beschreibt die Araber als ein geistreiches und entbehrungsfähiges Volk mit unermesslichem Selbstgefühl der Einzelnen und der Stämme und preist ihre Gastfreundschaft, wohltätigen Einrichtungen, allgemeine Menschlichkeit und Würde. Was Burckhardt überdies auszeichnet und so besonders macht, er kann erzählen. Eine Tugend, die seit Herodot für Historiker von Format unabdingbar ist. Siegfried Krakauer erlaubt sich in diesem Zusammenhang sogar den etwas suspekten Begriff der Story. Was Krakauer damit gemeint haben mag, verifiziert Simon Strauß in seinem einfühlsamen Essay »Lob des Dilettanten – eine Bildbeschreibung«. Es gibt keine objektive Geschichte, es gibt nur große Erzählungen, Dramatisierungen, Tableaus. Simon Strauß? Burckhardt betrachtet die Geschichte eben nicht als einen alten, knarrenden Archivschrank, in dem man hin und wieder melancholisch den Staub von den Folianten bläst, sondern als ein wirkungsvolles Kraftreservoir, aus dem man jederzeit schöpfen kann. Er lässt die Vergangenheit nicht vergehen, sondern holt sie nah an sich heran, will sie spüren und erfahren. Hören wir Burckhardt selbst dazu. Die Geschichte ist und bleibt mir Poesie im größten Maßstab. Wohlverstanden, ich betrachte sie nicht etwa romantisch-fantastisch, was zu nichts taugen würde, sondern als einen wundersamen Prozess der Verpuppungen und neuen, ewig neuen Enthüllungen des Geistes. Unüberhörbar der ironische Seitenhieb an die Systemphilosophie gerichtet, an die Herren Hegel und Co., die ja immer alles besser wissen und schärfer durchdringen. Ihr dagegen geht weiter. Euer System dringt in die Tiefen der Weltgeheimnisse ein und die Geschichte ist euch eine Erkenntnisquelle, eine Wissenschaft, weil ihr das Primus agens seht oder zu sehen glaubt, wo für mich Geheimnis und Poesie ist. Geheimnis und Poesie, ein unendliches Thema. Erwähnen wollen wir in diesem Zusammenhang neben dem Heftschwerpunkt Jakob Burckhardt noch einen höchst possierlichen Essay von Ulrich Raulf über die Amselforschung. Er scheint auf den ersten Blick ganz und gar nichts mit dem Basler Historiker zu tun zu haben. Doch indirekt führt er Burckhardts Überlegungen fort. Denn auch der Amselgesang hat eine Historie, zumindest als Forschungsgegenstand. Verhält es sich nicht mit der Weltgeschichte, die uns so faktenreich entgegentritt, so fragen wir uns mit Ulrich Raulf, wie mit dem Gesang bzw. der Sprache von Amsel und Nachtigall? Wir können vielleicht ein musikalisches Thema erkennen, ein Motiv in der Strophe einer Amsel, aber wir können kein verbales Äquivalent dafür finden. Es ist, als sprächen die Vögel in einer Sprache, die uns etwas sagt, ohne dass wir sie übersetzen könnten. So gesehen wäre die Sprache der Vögel eine absolute Fremdsprache, nahe dem Idiom der Poesie und unserer Alltagssprache, um das entscheidende Etwas ferner. Richard Schrötter über die Zeitschrift für Ideengeschichte zum 200. Geburtstag von Jakob Burckhardt mit Beiträgen von Simon Strauß, Christian Mayer, Stefan Rebenich, Ulrich Raulf, Patrick Barners und vielen weiteren. CH Beck Verlag, München, 150 Seiten, 14 Euro.